Sieht er sich selbst als Rechtspopulist? Nein, sagt Norbert Hofer. Mir gefällt diese Bezeichnung ganz und gar nicht, weil ein Populist jemand ist, der schaut, was denken die Bürger, und genau das dann nachmacht. Wenn jemand wirklich populär werden will, dann muss er seine Linie finden und muss dann die Menschen davon überzeugen, dass diese Linie richtig ist. Ein Populist muss permanent seine Meinung ändern. Wir sehen das auch in Österreich. Das, was wir noch gesagt haben vor einem Jahr, was wir als vernünftig erachtet haben in Fragen der Asyl- und Zuwanderungspolitik, wurde sehr, sehr stark kritisiert und ist jetzt Linie der Regierungsparteien. Norbert Hofer hat gezögert, dieses ARD-Interview zu geben. Aus seiner Sicht wird in Deutschland über die FPÖ oft zu negativ berichtet und eigentlich will er sich im Wahlkampf ganz auf Österreich konzentrieren. Doch dann nimmt er sich 1,5 Stunden Zeit und betont, auch als Nationalist sieht er sich nicht. Ich bin Patriot und das ist ein großer Unterschied. Ein Nationalist sagt, mein Land ist das Beste und alle anderen sind bei weitem nicht so gut. Ein Patriot sagt, ich bin stolz auf mein Land und auch andere Länder sind ganz toll und hervorragend und mindestens genauso gut wie mein Land. Und das ist der große Unterschied. Sein Parteichef, Heinz-Christian Strache, war einer der ersten, der AfD zum Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern gratuliert hat. Norbert Hofer kritisiert Angela Merkels Flüchtlingspolitik vergleichsweise vorsichtig. Ich glaube, dass die Politik des Wir schaffen das in Wirklichkeit nicht funktioniert hat. Denn wer sind wir? Das sind immer die Bürger, die das schaffen müssen. Und man muss auch unterscheiden zwischen jenen, die echte Asylwerber sind und jenen, die in wirtschaftlichen Bereichen Hilfe suchen. Von anderen Rechtsaußenparteien in Europa versucht sich Hofer abzugrenzen, etwa von Marine Le Pens Front National in Frankreich. Die FPÖ ist eine langsam gewachsene Partei, die auch schon Krisen gehabt hat, Streit gehabt hat. Die FPÖ hat ihre Linie gefunden. Und die Linie heißt, dass wir in einigen Bereichen halt auch etwas reifer geworden sind. Also wenn ich jetzt das Beispiel der Politik in der Europäischen Union betrachte, dann sind wir eine EU-kritische Partei, die will, dass sich die Union anders weiterentwickelt, aber wir wollen nicht austreten. Also keine Rede mehr von einem Exit-Referendum in Österreich? Nur im Extremfall, sagt Hofer, falls die Türkei eines Tages der EU beitritt oder sich die EU zum zentralistischen Superstaat entwickelt. Auch zu einer möglichen Entlassung der Regierung in Österreich, falls er Präsident wird, sagt Hofer. Das ist nur in einem Extremfall, also wenn zum Beispiel eine Regierung Maßnahmen setzt, die Österreich schwersten Schaden zufügen, Rechts- und Verfassung bricht. Alles das wird in Österreich nicht eintreten. Hofer vermeidet jede Schärfe, gibt sich noch sanfter als vor der ersten Präsidentenstichwahl, macht klar, dass er im neuen Wahlkampf gegen Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen ganz auf die Mitte zielt. Die FPÖ ist eine Partei, die in Sicherheitsfragen rechts steht. In sozialpolitischen Fragen stehen wir links. Und wir sind wirtschaftsliberal. Wenn er Präsident wird, will Norbert Hofer möglichst schnell Deutschland besuchen, auch wenn er sich der Skepsis in Berlin bewusst ist. Ich hoffe, dass ich durch den direkten Kontakt und die enge Zusammenarbeit diese Skepsis auch ausräumen kann.